Verfolgung der im Hause verübten Straftaten übertragen und alle zur Verhütung der Verdunkelung notwendigen Vorkehrungen zu treffen angeordnet habe. Mir ist auch mitgeteilt worden, dass die Frau des im Hause Verletzten inzwischen angeläutet worden ist. Es ist ja mitgeteilt worden, dass ihr Mann sich im Hause ungebührlich betragen, dass er infolgedessen zusammengeschlagen worden wäre und sie herkommen solle, sich seine Knochen abholen. Nach den bisherigen Ermittlungen waren an diesen Straftaten beteiligt die Abgeordneten Heines, Krause Ostpreußen, Weitzel und Stegmann, die ich aufgrund des § 91 der Geschäftsordnung wegen gröblicher Verletzung der Ordnung für 30 Tage von den Verhandlungen des Reichstags ausschließe. Ordnung.